Kundgabe 4484. Empfangen durch Bertha Dodder am 11.11.1948. Die Lehre der Dreieinigkeit Gottes. Ihr habt die Gabe, euren Verstand gebrauchen zu können, und solle diese Gabe auch nützen. In irdischer Beziehung zwingt euch das Leben dazu, und ihr kommt diesem Zwang ohne Widerstreben nach. Es ist für euch eine Selbstverständlichkeit, dass ihr über alles nachdenkt, was in Berührung tritt mit euch, dass ihr forschet und grübelt und also verstandesmäßig euch bereichert an irdischem Wissen. Wenig oder gar nicht aber nützet ihr den Verstand, um geistiges Wissen euch anzueignen, aus eigenem innerem Antrieb. Ihr lasset euch wohl solches zutragen von außen und nehmet es an, ohne euren Verstand in Tätigkeit gesetzt zu haben, ohne zu prüfen oder darüber nachzudenken. Ihr verarbeitet es nicht mit dem Verstand, und also nützet ihr diesen nicht oder ihr missbrauchet ihn, indem ihr ihn tätig werden lasset zu gänzlich falschen Folgerungen, weil ihr empfangenes Geistesgut annehmet, ohne Prüfung. Der euch den Verstand gab, fordert auch Rechenschaft darüber, wie ihr ihn genützt habt. Zahllose Menschen wandeln im Irrtum dahin, weil sie nicht nachdenken über Lehren, die ihnen Anlass geben sollten zur Prüfung, weil sie einfach unannehmbar sind in der Form, wie sie den Menschen dargeboten werden. Ihr weiset zwar jede Prüfung mit dem Hinweis zurück, dass ihr als Mensch nicht fähig seid, ein richtiges Urteil zu fällen, und habt auch insofern recht, dass euer Verstand allein dazu nicht ausreichet. Doch immer wieder muss entgegengesetzt werden, dass die Erleuchtung durch den Geist jederzeit angefordert werden kann und auch angefordert werden muss, um schwerste Probleme wahrheitsgemäß zu lösen, und dass Gott dem ernstlich Wollenden niemals seinen Beistand versagen wird. Und so ist es auch dem Menschen möglich, sich Aufklärung zu verschaffen auf Fragen, die der Verstand allein nicht beantworten kann. Desto nötiger aber ist es, Gott dann um Unterstützung zu bitten, wenn der Mensch sich selbst unfähig fühlt, recht zu urteilen. Es ist dies ratsamer, als Lehren anzunehmen, die dem Menschen schwer annehmbar erscheinen. Denn was ein Mensch vertreten will als Wahrheit, das muss ihm selbst auch voll und ganz erläutert werden, weshalb die Belehrungen von oben fortgesetzt zur Erde geleitet werden, die Licht bringen in die Dunkelheit des Geistes. Und dunkel ist es überall, wo die Wahrheit verdrängt oder verschleiert wird, wo Irrlehren verbreitet sind und von den Menschen als Wahrheit vertreten werden. Und diese Dunkelheit soll durchbrochen werden vom Licht. Lüge und Irrtum soll von der Wahrheit verdrängt werden. Es soll aufgedeckt werden, wo die Menschen falsch unterrichtet sind, weil nur die Wahrheit zum ewigen Leben führt und weil nur die Wahrheit göttlich, Irrlehren aber gottgegnerisch sind. Und so gilt es, eine Lehre zu beleuchten, die vom Feind der Seelen verworren und gänzlich verbildet sich Eingang verschafft hat unter den Menschen. Und zwar deshalb, weil diese die Gabe des Verstandes nicht nützten und ohne Prüfung annahmen, was ihnen dargeboten wurde: die Lehre der Dreieinigkeit Gottes. Es ist diese Lehre völlig unverständlich, das heißt, verstandesmäßig nicht zu fassen und zu begreifen. Es ist eine Erklärung der ewigen Gottheit, die darum unannehmbar ist, weil sie widersinnig ist, also der Mensch, so er sich dazu bekennt, nicht mehr nachdenken darf oder, so er darüber nachdenkt, sich nicht dazu bekennen kann. Die ewige Gottheit in eine eng begrenzte Form bringen zu wollen, ist ein Zeichen der Unvollkommenheit der Menschen, die diese Lehre annehmen. Jede Form ist ein eng begrenzter Begriff. Das Wesen Gottes aber ist unbegrenzt, weil es etwas überaus Vollkommenes ist. So ist auch etwas höchst Vollkommenes nicht teilbar, denn Vollkommenheit ist ein Zustand des Geistigen. Niemals aber kann etwas Geistiges eine Dreiteilung erfahren. Es kann also niemals von einem dreipersönlichen Gott gesprochen werden, weil das ein undenkbarer Begriff ist, der zu völlig falschen Ansichten über das Wesen der Gottheit führt. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Diese Begriffe berechtigen nicht zu der Annahme, dass drei Personen sich als ewige Gottheit zusammenschließen, also diese drei einen Gott bilden, wohingegen die Wesenheit Gottes durch diese drei Begriffe den Menschen verständlich gemacht werden kann. Wenn Vater als Liebe, Sohn als Weisheit und Geist als Kraft erklärt werden. Und es ist dies auch die allein rechte Erklärung, die der Lehre der Dreieinigkeit Gottes zugrunde liegt. Jedoch im Unverständnis dessen, in falscher Auslegung, die irrige Lehre entstehen ließ, dass drei Personen in einer Gottheit enthalten sind. Der Geist Gottes, der Teilbegriff der Wesenheit Gottes, ist niemals zu personifizieren. Er ist nicht in eine Form zu bringen nach menschlichem Begriff. Er ist eine unendliche Fülle von Licht und Kraft, die von einem überstarken Liebewillen gelenkt und genützet wird. Das Licht ist Gott. Die Kraft ist Gott. Und der Liebewille ist Gott. Es ist nicht eines ohne das andere. Es schließt alles Göttliche, diese Dreiheit in sich. Es ist das Zeichen der Vollkommenheit, so Liebe, Weisheit und Kraft einem Wesen innewohnen. Und es ist dann zum Ebenbild Gottes geworden. Doch immer ist es nur ein Wesen, keine Form, sondern etwas Unendliches, Geistiges, das keiner Form bedarf, um zu sein. Und dass alle Formen sprengen würde, so diese sich nicht vorher vergeistigt hätten, dass sie Liebe, Weisheit und Kraft in Fülle fassen kann, ohne zu vergehen. Eine solche Form war der Mensch Jesus, der von Gott ausersehen war, Träger der ganzen Fülle von Liebe, Weisheit und Kraft zu sein, um den Menschen als vorstellbare Gottheit zu dienen, damit sie glauben können an ein Wesen, das, in höchster Vollkommenheit stehend, doch mit den unvollkommenen Menschen, seinen Geschöpfen, in Zusammenhang steht. Diese Form war aber nur irdisch. Sie stand gewissermaßen nur den mit leiblichen Augen Sehenden zu Gebote, weil der Geist keiner Form bedarf, um doch geschaut werden zu können. Die Vorstellung, Vater, Sohn und Heiliger Geist als drei getrennte Wesen, wenn auch unter dem Zusatz, sie sind eins, ist irreführend, weil dann die Menschen in Gefahr stehen, eine Trennung vorzunehmen, indem sie jede Person einzeln anrufen und dadurch das Bewusstsein von drei Personen verstärken, also das rechte, wahrheitsgemäße Empfinden für einen Gott verlieren, an den allein sie sich wenden sollen in jeder irdischen und geistigen Not. Selbst der Mensch Jesus, der auf Erden als Einzelwesen wandelte, um Gott in aller Fülle in sich aufzunehmen, wurde eins mit ihm, was seine Himmelfahrt bezeugte. Weil der Körper sich völlig vergeistigt hatte, und alle Substanzen sich der ewigen Gottheit angliedern konnten und so nach nicht mehr zwei getrennte Wesen, die vollkommen waren, existierten, sondern es war nur eine Gottheit, die Liebe, Weisheit und Kraft in höchster Vollendung war. Gott Vater, Gott Sohn und sein Geist, der die ganze Unendlichkeit erfüllt, durch den alles zur Ausführung kommt, was sein Wille bestimmt. Es ist das Wesen der ewigen Gottheit, das durch diese Begriffe Vater, Sohn und Heiliger Geist gekennzeichnet wird. Es geht die Weisheit, der Sohn, vom Vater der Liebe aus, die alles durchströmende Kraft wirket, was der Vater und der Sohn beschließen. Gott ist allmächtig und überaus weise und liebevoll. Dieser Begriff ist verständlicher und löst das Problem der dreieinigen Gottheit auf das Einfachste. Und nur geistig blinde Menschen können diese einfache Lösung nicht fassen oder anerkennen, weil sie irregeleitet sind durch geistig blinde Führer, die unerleuchtet sind und sich auch nicht belehren lassen. Amen.